Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas boten die Jugendlichen, Studenten und Schüler in der Stadt Pyongyang am 14. August auf dem Kim-Il-sung-Platz einen großen Chor unter dem Motto »Baekdusan und das jugendstarke Land« dar. Auf die Bühne der Aufführung, einleitet mit der unvergänglichen revolutionären Hymne, das Lied auf General Kim Il-sung, wurden bunte Chorgesänge wie der große Chor »Hoch auf den Generalismus Kim Il-sung« und der große Chor mit Mundharmonikaspiel »Siegeslied im Urwald« gebracht. Die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes, die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang, sahen sich die Darbietung an.